Heute geht es um ein juristisches Thema. Ich will mit euch über einen der umstrittensten Paragraphen des deutschen Strafrechts sprechen. Ein Paragraph, zu dem viele eine Meinung zu haben scheinen und von dem selbst ich als totaler Jura-Laien schon etwas gehört habe. Der Paragraph 218 StGB. Er regelt den Schwangerschaftsabbruch und steht bis heute immer wieder in der Kritik. Warum das so ist, was er genau bedeutet und wie er zukünftig aussehen könnte, darum soll es heute gehen. Und da ich, wie schon angedeutet, nicht viel juristische Expertise mitbringe, hilft uns Tuba dabei, unseren Weg durch den Gesetzesdschungel zu finden. Sie studiert Jura im 7. Semester und interessiert sich besonders für feministische Rechtspolitik. Daher hat sie sich eingehend mit dem Paragraph 218 StGB beschäftigt. Hören wir doch als allererstes mal rein, was der Paragraph genau besagt. 218 StGB regelt den Schwangerschaftsabbruch. Derzeit ist der Schwangerschaftsabbruch, um es pointiert zu sagen, strafbar. Das heißt, er verstößt gegen Strafrecht und ist grundsätzlich illegal. So stellt ein Abbruch ein Unrecht dar, welches unter Umständen auch sanktioniert wird. Und genau heißt es in 218 Absatz 1 Satz 1 StGB, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, dass die schwangere Person sowie Dritte sich grundsätzlich strafbar machen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen bzw. vornehmen lassen. Grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland also verboten. Es gibt aber bestimmte Bedingungen, unter denen der Abbruch einer Schwangerschaft straffrei bleibt. Die erste ist die Beratungslösung, wonach solche Schwangerschaftsabbrüche straflos sind, die in den ersten 12 Wochen durchgeführt werden und bei denen die schwangere Person sich mindestens 3 Tage vorher einer verpflichtenden Beratung hat unterziehen lassen. Das heißt, dass eine Beratungspflicht sowie Beratungsfrist besteht, worunter der Schwangerschaftsabbruch auch straflos vorgenommen werden kann. Eine weitere Konstellation ist die Indikation, wonach ein Abbruch gerechtfertigt ist, was für die Juramäuse schon mal einen Unterschied darstellt, als bei der Beratungslösung der Tatbestand nicht verwirklicht ist, wobei das Unrechtsurteil dennoch aufrechterhalten bleibt, also ihre Rechtswidrigkeit. Und bei der Indikation ist der Abbruch gerechtfertigt und wird ebenfalls nicht bestraft, wenn er medizinisch oder kriminologisch indiziert ist, wie etwa zum Schutz der Gesundheit der schwangeren Person erforderlich ist oder wenn die Schwangerschaft im Falle der kriminologischen Indikation aus einer Straftat hervorgeht. Ich fasse das nochmal für euch zusammen. Für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch muss man an einem Beratungsgespräch teilnehmen und es müssen 3 Tage zwischen Beratung und Abbruch liegen. Ein Abbruch nach Ablauf der 12 Wochen ist nur im Rahmen der Indikation möglich, wenn beispielsweise eine Risikoschwangerschaft vorliegt oder die Schwangerschaft aus einer Straftat, also zum Beispiel einer Vergewaltigung, hervorgeht. In der Rechtsprechung wurde hier also versucht, einen Kompromiss zu finden, der das Recht auf Selbstbestimmung der schwangeren Person und den Schutz des ungeborenen Lebens gegeneinander abwägt. Und dieser sogenannte Kompromiss ruht auf der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. 1975 und 1993 stellte das Bundesverfassungsgericht nämlich fest, dass dem Staat eine Schutzpflicht immanent ist, sodass er das sich entwickelnde Leben zu hüten hat, in dem Sinne als ein eigenes, eigenständiges Rechtsgut. Und daraus verpflichtet sich der Staat, dieses Rechtsgut mit den Instrumenten des Strafrechts gegen die schwangere Person zu schützen. Und so wurde letztlich diese Entscheidung in die Gesetzesform einzementiert und besteht seither 30 Jahre bis heute. Die Rechtslage sieht sich aber scharfer Kritik ausgesetzt, sodass zumindest Anlass besteht, diese zu überdenken. Und durch die derzeitige Regelung wird der schwangeren Person eine Pflicht zur Austragung des Fötus auferlegt und damit faktisch dem Fötus gegenüber der schwangeren Person ein Leistungsrecht zugesprochen. Ihr merkt also schon, diese Abwägung der Rechte ist eine schwierige Sache. Außerdem hat sich in der Gesellschaft in den letzten 30 Jahren auch einiges getan. Und trotzdem sind Schwangerschaftsabbrüche noch immer verboten. Das geht einher mit einer Reihe von Problemen. Das Ergebnis dieses gesetzlichen Dilemmas ist, dass der Abbruch kriminalisiert und folglich stigmatisiert wird. Und das wirkt sich nicht nur auf die schwangere Person selbst, sondern auch auf ÄrztInnen aus, die diese Abbrüche vornehmen. Und die Kriminalisierung des Abbruchs zwingt ÄrztInnen, sich an rechtswidrigen Verfahren zu beteiligen, wobei sie besondere Zulassungen beantragen müssen, um das überhaupt zu dürfen. So müssen Abbrüche von ÄrztInnen auch vorfinanziert werden und man sieht sich dadurch einer problematischen Versorgungslage gegenüber. Gleichwohl finanziert die gesetzliche Krankenversicherung zumindest bei der Beratungslösung den Abbruch auch nicht, sodass die Versorgungslage Defizite aufweist, die unterm Strich eher marginal ausfallen. Die aktuelle Regelung sorgt also dafür, dass Schwangere, die abtreiben wollen, schlechter versorgt werden. Die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionspapier festgehalten, dass sie sich mit reproduktiven Rechten befassen sollte. Reproduktive Rechte umfassen alle Aspekte reproduktiver Gesundheit und dem sexuellen Selbstbestimmungsrecht. Also zum Beispiel Themen wie Verhütung, Schwangerschaftsabbruch oder Reproduktionstechnologien. Mit dem Bruch der Koalition ist es jetzt aber fraglich, ob noch vor den Neuwahlen eine Entscheidung getroffen werden kann. Noch gibt es aber eine Chance. Es sind 2 Gruppenanträge bei der Bundestagspräsidentin eingereicht worden, um eine Entkriminalisierung vor den vorgezogenen Bundestagswahlen im Februar zur Abstimmung zu bringen. Es könnte tatsächlich Erfolgsaussichten haben, dass das Ganze durch 3 Lesungen des Bundestages geht, um letztlich verabschiedet zu werden. Allerdings stößt die geplante Novellierung auch auf Widerstand, leider. Die Debatte ist also weiterhin polarisiert und es bleibt unklar, ob eine Einigung vor Ende der Legislaturperiode erreicht wird. Die Expertinnenkommission, die sich bereits für eine Entkriminalisierung ausgesprochen hatte, gibt der Reform zumindest zusätzlichen Rückhalt. Aber es kann auch schwierig werden, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ändern. Und so geht der Appell also an die Zivilgesellschaft und an das Parlament, darauf hinzuwirken, dass dieser Gesetzentwurf noch verabschiedet wird. Wenn man jetzt über Änderungen in der Gesetzgebung diskutiert, hilft manchmal ein Blick ins Ausland. Die reproduktiven Rechte wurden 1994 in der Kairo-Konferenz anerkannt und sind Bestandteil des Menschenrechtsschutzes. Im internationalen Vergleich fällt die Gesetzgebung in Deutschland relativ streng aus. Im internationalen Vergleich ist eine Liberalisierung zu konstatieren. Beispielsweise wurde in Frankreich entschieden, dass das Recht, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, in die Verfassung aufgenommen werden sollte. Der Abbruch ist beispielsweise in Frankreich, den Niederlanden und in Kanada weitgehend entkriminalisiert und wird innerhalb der gesetzlichen Vorgaben gar nicht als Straftat eingestuft. Zudem lassen die Regelungen auch deutlich spätere Abbrüche ohne Indikation zu. Und eine Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen außerhalb des Strafrechts bringt auch kein Risiko vermehrter Spätabbrüche, da in den Niederlanden und in Kanada die meisten Abbrüche bereits vor Abschluss der 8. Schwangerschaftswoche vorgenommen werden. Es finden sich also viele positive Beispiele in anderen Ländern und vielleicht kann man sich da ja noch was abschauen. So sieht es auch Tupa. Das gibt einem auch ein wenig Sicherheit und man kann halt beobachten, dass es in anderen Ländern auch funktioniert, wo die Regelungen eben nicht so restriktiv ausfallen. Und insofern kann man da hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, eigentlich, meiner Meinung nach. Es bleibt also abzuwarten, wie das nächste Kapitel der bewegenden Geschichte des Paragraph 218 StGB aussehen wird. Klar ist auf jeden Fall, dass die neue Regierung konservativer ausfallen könnte als die jetzige und somit einer Gesetzesänderung kritischer gegenüberstehen könnte. Ich hoffe, euch hat dieser juristische Exkurs gefallen. Und vielleicht habt ihr, so wie ich, festgestellt, dass es nicht ausreichend ist, sich diesem Thema nur von der juristischen Seite zu nähern. Deshalb könnt ihr hier bald noch mehr Interviews hören, in denen eine Medizinstudentin und eine Gynäkologin aus Kiel zu Wort kommen. Also bleibt dran. Bis dahin.